1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder 1 Uhr und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über was. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Murat. Und Murat ruft aus dem Pazifik an. Oder wie berauscht das so? Hallo Murat, 49. Ja, hallo. Hallo. Wo bist du? Ja. Ich bin sitzend im LKW, ich fahre aber gleich auf den Parkplatz, dann wird es auch mit dem Sprechen einfacher. Das ist sehr löblich. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir war das so, 1983 oder noch vorher, ich habe mit 15 bei einer Drogenberatung in der Heimatstadt bei mir gearbeitet, ehrenamtlich. Ja. Und da war ich 16, da habe ich ein Mädchen kennengelernt, die war süchtig. Mhm. Und sie war abhängig. Ja, wir sind dann zusammengekommen. Sie wurde clean. Und ihr damaliger Freund hat sie dann nicht in Ruhe gelassen. Später sind wir dann richtig zusammengekommen, haben uns verlobt. Sie war schwanger, im 8. Monat. Mhm. Und dann war ich auf Montage kurzzeitig. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, dass ich sofort zurückkommen soll. Und ja, dann wurde mir gesagt, wie ich ankam, dass ich sie verloren hätte. Was heißt das? Ja, sie ist von ihrem Ex-Freund damals in der abhängigen Zeit. So wie ich das in Erinnerung habe und glaube auch umgebracht wurde mit einer Überdosis. Mhm. Ne? Also so wie du das in Erinnerung hast und so wie du das glaubst. Ja, das sind also keine Fakten. Er weiß. Eher wie ich es weiß. Auf jeden Fall, das Mädel war tot. Ja. Und woher? Ich war schwanger im 8. Monat. Von dir? Ja. Ja. Das heißt, du hast deine Freundin und dein Kind verloren durch dieses, was da vorgefallen ist. Ja. Ist es dann zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Es ist zu einer Gerichtsverhandlung gekommen und nach 2 Gerichtsverhandlungen wurde dann er freigesprochen und mangelnde Beweise. Woher nimmst du denn diese schlimme Vermutung? Weil nach dem Urteilsspruch, als alles vorbei war und er freigesprochen wurde, hatte er diesen Blick in den Augen. Und ich gehe stark davon aus, dass er das auch gewesen ist. Also sie ist dann eine Überdosis von Heroin? In den Arm. Gestorben. Ist, Heroin. Es ging um Heroin. Es ging um Heroin, ja. War sie denn deines Wissens, während ihr zusammen wart, die Wochen, die Monate, hat sie da auch noch weiter Drogen konsumiert? Nein, gar nicht. Wusstest du denn von dem Kontakt zwischen ihr und diesem Ex-Freund? Ich wusste damals, wir hatten auch einige Probleme mit dem und wir mussten sie regelrecht rausreißen aus seiner Gesellschaft und daher habe ich auch den Kontakt zu ihr gehabt und wir sind uns näher gekommen und sie hat definitiv keine Drogen mehr genommen damals. Es ist der Vorwurf, dass dieser Mann, wie alt war dieser Mann damals? Er war, ich glaube, 19 war der damals. Du meinst, er hat ihr die Überdosis gespritzt? Ja, denke ich, ja. Glaube ich eher. Unglaublicher Vorwurf. Ja. Jetzt sind so viele Jahre vergangen. Das war 1983. Das war 83. Warum rufst du heute zu diesem Thema an? Ich habe den, ich war einige Zeit weg. Ich war in einer Großstadt, 450 Kilometer weg von meinem Heimatort. Ja. Und ich habe den auch bis dahin nicht gesehen. Vor anderthalb, zwei Jahren bin ich wieder zurückgekommen. Und vor kurzem habe ich ihn dann in der Stadt gesehen. Und das ist eigentlich das, warum ich auch anrufe. Dieses Gefühl, als ich ihn gesehen habe, das war unbeschreiblich. Ich konnte nichts mehr denken. Ich war wie fixiert auf ihn, wie in Trance, und bin dem dann hinterhergegangen. Mhm. Ich haderte schon mit einer Sache, aber dann ist meine Tochter wieder in meinem Kopf gewesen. Und dann habe ich das doch sein gelassen, weil in dem Moment, wie ich den gesehen habe, bin ich dem hinterher, wie in Trance, als ob er mich... Und hast du mit etwas gehadert, du meinst, du hast mit dem Gedanken gespielt, irgendwas Schlimmes zu machen. Richtig. Irgendwas Schlimmes zu machen, heißt im Klartext, ihn anzugreifen oder ihn umzubringen? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall aus dieser Lage aufgewacht irgendwie und hab dann innerlich gesagt, Mensch, was machst du? Das ist Wie lange hast du ihn denn verfolgt? Weißt du das? Kannst du das noch rekonstruieren? Zeitlich 20 Minuten, halbe Stunde. Hat er das mitbekommen? Er hat das nicht mitbekommen, weil ich habe mich nach dieser Zeit sehr stark verändert. Der hat dich gar nicht erkannt. Er hat mich gar nicht erkannt, nein. Aber ich habe ihn wieder erkannt. Jetzt hat ja dieser Gefühlsausbruch, den du da hattest, der beängstigt dich. Genau, das hat mir Angst gemacht. Dass ich einen Menschen verfolge und nicht wusste, was ich vorhabe. Ja. Diese Leere, dieser Hass, diese Leere. Ja. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Das ist in der Tat erschreckend, aber da ist ja was Gutes passiert. Da hat sich ja deine, du hast jetzt eine Tochter. Ich habe eine Tochter aus einer zweiten Beziehung, aus einer Ehe. Diese Tochter, die Erinnerung an die Tochter, hat sich ja offensichtlich von irgendeiner gewaltigen Dummheit zurückgehalten, weggeholt. Ja, ja. Das ist ja ein großes Glück. Ja. Hast du die Sorge, dass wenn du diesem Mann nochmal begegnen würdest, dass nochmal so etwas passiert? Das weiß ich ja nicht. Aber jetzt bist du ja quasi vorgewarnt. Du weißt, du könntest dem begegnen und du weißt, dass es jetzt schon mal passiert ist und du kannst über diese Sachen nachdenken. Denke ich schon, aber das macht mir trotzdem irgendwie im Kopf zerbrechen. Und hättest du Sorge, dass du dich nicht im Griff hast? Ja. Wie findest du das? Erschreckend. Finde ich auch. Ja. Zumal ja noch überhaupt nicht geklärt ist, ob dieser Mann überhaupt der Täter war. Selbst wenn er der Täter wäre, rechtfertigt das natürlich im Nichts so ein Verhalten. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, weißt du, Domian, es kommt keiner in Frage, ein anderer. Es kommt kein anderer in Frage. Ja, okay. Er hatte ausschließlich nur mit ihm Kontakt und... Es kann aber auch sein, dass sie sich selbst die Überdosis gesetzt hat. Vielleicht auch aus Versehen, das weißt du doch nicht. Nein. Warum sagst du das? Die Eltern waren nicht zu Hause, die waren in Urlaub. Sie war alleine zu Hause. Und ich weiß definitiv, dass sie keine Drogen hatte. Aber er kann sie ja mitgebracht haben. Er kann sie ja verführt haben dazu, aber es kann ja sein, dass sie sich selbst die Spritze gesetzt hat. Aber wie auch immer, Murat, wir werden das nicht mehr klären können. Das wird niemand mehr klären können. Nee, das weiß ich auch. Die Sache dann ist 1983. Ich finde schon, dass du damit deinen Frieden machen musst. Und es darf nicht passieren, darf ich nur sagen, und es darf nicht passieren, dass du dir dein jetziges Leben zerstörst. Deine Tochter ist das beste Argument. Willst du deiner Tochter antun, dass du in den Knast wanderst? Ja, das glaube ich weniger, dass sowas passieren könnte. Bloß die Angst, ich habe diese in diesem Moment, wie ich ihn gesehen habe, habe ich die Leere und den Hass, das war gleichzeitig. Und ich war fixiert auf diesen Menschen, obwohl es so lange her war. Aber nun hast du den ja überraschend gesehen. Ich habe bisschen überraschend. Überraschend gesehen. Jetzt, wenn es nochmal passieren sollte, jetzt kannst du dich ja schon ein bisschen trainieren. Du hast diese Erfahrung gemacht. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, kannst du ja dir vorher schon genau überlegen, was du tust, dass du ihm aus dem Weg gehst, dass du nicht weiter hinguckst, dass du weggehst. Ja. Das ist beim nächsten Mal ja etwas ganz anderes als hier jetzt beim ersten Mal, was du gerade beschrieben hast. Da war das ja ein Schock, dass du den gesehen hast. Und du das warst war auch, schockmäßig. Und du warst innerlich ja auch nicht darauf vorbereitet. Jetzt kannst du dich ja darauf vorbereiten, indem du dir wirklich, indem du dich programmierst, dass du weggehst, ja, dass du woanders hinguckst, dass du der Sache gar nicht weiter nachgehst. Vielleicht ist ein großes Unglück damals geschehen, ein großes Unglück, aber du wirst es nicht mehr richten können. Das ist vorbei. Das musst du so annehmen, wie es ist. Domian, ich hätte es, wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es damals schon gemacht. Mhm. Aber ich wollte auch selber damit abschließen. Mhm. Und ich habe auch einige Zeit in meiner Ehe und das habe ich ja auch alles verdrängt. Nur ab und zu kam wieder der Gedanke, wie es früher war und Vielleicht war dieses Verdrängen all die Jahre auch der Fehler, dass du nicht wirklich zu einem Resultat gekommen bist für dich und wirklich zu keiner Verarbeitung, sondern du hast es verdrängt und dann, als du ihn gesehen hast, ist es rausgebrochen. Jetzt hast du die Chance, ja nochmal intensiv über alles nachzudenken und dich auch zu etwas zu entscheiden. Und das wird dich schützen davor, dass du irgendeine Dummheit machst. Ja, das denke ich weniger, dass ich eine Dummheit mache, weil... Aber dann ist das doch schon mal ganz gut. Ja. Dann ist es doch schon mal ganz gut. Ich musste das irgendwie loswerden. Ja, verstehe. In meiner Familie kann ich mit niemandem darüber reden. Mhm. Weil ich bin Moslem und sie war auch Moslemin. Mhm. Bloß sie hatte in ihrem Glauben, wir sind Sunniten und sie ist Schiiten gewesen. Mhm. Schiit und Sunnit verträgt sich nicht und deswegen... wussten meine Familie das auch nicht. Ach so, und deswegen kann ich auch mit niemandem darüber reden. Ja. Damals, wie es passiert ist, bin ich auch ziemlich im Alkoholsumpf untergegangen und durch Therapien und so weiter bin ich dann wieder aber ist doch aus diesem Loch rausgekommen. Ja, aber es ist doch gut, dass wir es jetzt mal so ausgesprochen haben. Das wird dich wahrscheinlich auch noch weiter schützen, da irgendwie. Aber ich habe auch keine Sorge nach dem, was du jetzt gesagt hast, dass du irgendwas machen willst. Ja. Naja, die Sorge habe ich nicht. Lieber Murat, da hat sich die Vergangenheit eingeholt. Das ist aber auch, wiederum ist es ja auch verständlich, weil es so ein Schock war und sowas Furchtbares. Es war deine Freundin, die Freundin war schwanger und die ist zu Tode gekommen. Das ist natürlich ein Schock, den man dann auch sein ganzes Leben lang mit sich herumbringt. Insofern ist die erste Reaktion vielleicht auch gar nicht so unüblich, die du da gezeigt hast. Wenn man bedenkt, mein Sohn wäre jetzt 29. Gedanken darf man dann gar nicht machen. Sich machen. Ja, das kommt aber jetzt alles wieder. Ne? Ja, ja. Murat, ich hoffe, dass du deine Ruhe findest und deinen Frieden findest mit dieser Angelegenheit. Konzentrier dich auf das Jetzt, auf deine jetzige Familie, auf deine Tochter. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, ich bedanke mich, sehr gerne, dass ich durchgekommen bin. Ich habe noch eine Bitte. Kannst du mir eine Karte senden? Mach ich sehr gerne. Karte. Leg du bitte auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal an. Okay. Tschüss. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Gut. Tschüss, Murat. Okay, danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und hier ist Michaela. Michaela ist 38. Hallo, Michaela. Hallo. Michaela, um was geht's denn bei dir? Dass ich meinen Mann heute beerdigt habe. Dass du deinen Mann heute beerdigt hast? Ja. Du bist 38. Wie alt ist dein Mann geworden? 38. Was ist passiert? Er hat Krebs gehabt. Was für ein Krebs? Hodenkrebs. Hodenkrebs. Und dann hat er einen neuen Schlaganfall gekriegt. Nur ist Hodenkrebs ja eigentlich ein Krebs, wenn man den rechtzeitig entdeckt, der gut zu behandeln ist. Wie ist der Verlauf gewesen? Der muss wohl schon drin gewesen sein. Und ja, dann wurde er im September 2010 festgestellt, wurde operiert und dann hat er Chemo gemacht, gekriegt. Und kurz vor Ende, die letzte Spritze hat gefehlt, da hat er den Schlaganfall gekriegt. Hing der Schlaganfall mit der Chemotherapie zusammen? Ja. Wie kann man das erklären? Weißt du das? Laut den Ärzten haben sie gesagt, er hatte auch ein Loch im Herzen gehabt. Mhm. Ist er denn an den Folgen des Schlaganfalls verstorben? Nein, an dem Krebs. An dem Krebs. Mhm. Ja. Er war auch, dieses Jahr war es heftig, da habe ich ihn ins Krankenhaus getan. Er war auch in Marburg in der Uniklinik. Mhm. Dann musste ich noch operiert werden. Da bin ich für ihn nach Marburg gegangen und habe mich da operieren lassen. Damit du im gleichen Krankenhaus warst? Ja, habe ich gemacht. Mhm. Ich habe hier, kann man sagen, in Köln meine Kinder, die Tiere, da haben sich meine Schwester, meine Mutter drum gekümmert und ich bin dann nach Marburg gegangen. Mhm. Ja, und dann habe ich das noch gemacht und dann kam er mal nach Hause, dann mal wieder ins Krankenhaus. Mhm. Ja, und am 14.08. muss er nochmal ins Krankenhaus, weil der Magen angefangen hat zu bluten. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht. Das hat er auch noch alles ganz gut überstanden. Und letzte Woche Sonntag, letzte Woche Sonntag ist er dann gestorben. Sonntagsmorgens um 9.44 Uhr. Zu Hause? Nein, im Hospiz. Im Hospiz? Mhm. Ja. Mhm. Warst du da? Ich mit den Eltern von ihm waren 2-3 Minuten zu spät. Mhm. Wie war denn sein Zustand am Samstag gewesen, als ihr ihn... Ich vermute mal, dass ihr Samstag auch da wart. Nein, wir waren sonst nicht da. Er hat samstags über den Laptop Bayern geguckt. Weil wir waren eigentlich jeden zweiten Tag da. Moment, was hat er über Laptop? Was hat er geguckt? FC Bayern München. Ach, das konnte er noch. Da hat er Interesse für. Am Tag vor seinem Tod. Da hat er noch Bayern geguckt. Ach. Und da seid ihr nicht hingegangen? Nein, ich bin donnerstags letztes Mal da gewesen. Und die Eltern waren freitags da. Der Vater hat dann den Laptop geholt. Ich muss dich gleich was sehr Klares fragen. Der Mann liegt quasi im Sterben in einem Hospiz. Ja. Und warum warst du Donnerstag erst das letzte Mal bei ihm? Warum nicht Freitag? Weil das so mit ihm abgesprochen war. Weil freitags waren die Eltern waren bei ihm. Wollte er das so? Ja, er wollte das. Mhm. Und dann haben wir dann so geregelt, dass dann der Laptop da ist, dass er Bayern gucken konnte. Mhm. War das denn für dich auch okay, dass du dann so lange Tage nicht in das Hospiz gehen konntest? Ja, weil ich war mittwochs und donnerstags hintereinander da. Mhm. Und das war mit ihm alles so besprochen. Mhm. Das heißt, habe ich ihm ermöglicht, dass er dann noch sein Bayern gucken konnte. Donnerstags habe ich alles mit ihm noch beredet. Mhm. Ja, und so konnte dann Bayern gucken, als wenn er gesagt hätte, aber ich habe jetzt noch Bayern geguckt und jetzt kann ich einschlafen. Bayern gucken, das bedeutet maximal 2 Stunden. 1,5 Stunden, kann man sagen, ja, so 2 Stunden. Ja, genau. Ja. Mhm, aber es war alles mit ihm, alles so immer beredet. Und ja, und dann auch heute die Beerdigung, die ist alles über Bayern gelaufen. Wie über Bayern? Er hatte im Sarg ein Bayern-Trikot gehabt. Mhm. Auf dem Sarg war ein originales Bayern-Trikot drauf. Er hat ja mal ein originales Bayern-Trikot gefangen. Mhm. Dann haben wir Bayern-Musik laufen lassen. Also wir reden von Bayer Leverkusen? Nein, Bayern München. Bayern München? Ja. Ich dachte, weil du gerade von Köln gesprochen hast. Nein, wir wohnen ja in Köln. Aber ich, wie auch mein Mann, sind FC Bayern München-Fan. Verstehe. Also war er ganz verrückt auf Fußball und ganz verrückt auf diesen Verein. Ja. Mhm. Ja. Das hattet ihr vorher alles genauso abgesprochen, dass es bei der Beerdigung auch so laufen soll? Direkt nicht, aber ich habe es ihm zuliebe getan. Mhm. Ich habe auch von ihm seinen Hund die Leine reingetan. Es war ein Stoffkätzchen drinnen. Von dem Hund, weil sowas gestorben ist, hatte er ein Halsband drinnen gehabt. Hm. Er ist in Bayern München Bettwäsche, haben wir ihn zugedeckt. Das ist ja völlig verrückt. Ja, das haben wir alles gemacht. Ja. Wie war denn die... Das war ja dann eine relativ ungewöhnliche Beerdigung. Wie war denn die Stimmung? Es waren alle mit einverstanden. Mhm. Na gut, davon gehe ich aus, dass alle einverstanden waren. Aber trotzdem, wie viele Leute waren da? Ich glaube 25 oder 30. Mhm. War es eher locker aufgrund der ungewöhnlichen Umstände und Verhältnisse? Für mich war es eigentlich okay. Für die Eltern war es schwierig, weil es das einzigste Kind war. Also die hätten sich das vielleicht eher würdevoller und klassischer gewünscht. Nein, es war auch für denen okay. Ach so, also daran haben die sich gar nicht gestört, an die ganzen, an den Fußballgeschichten. Nein, ich habe das ja auch alles mit denen besprochen. Hast du mit deinem Mann, als du die letzten Male gesprochen hast, auch so wirklich über das Sterben und den Tod geredet? Ja. Welche Auffassung hatte er? Eine gute. Wir haben uns gegenseitig losgelassen, weil ich das ja schon länger wusste. Und er auch. Und das heißt, für ihn war das Gehen gar nicht so schwer? Muss man sagen, nein, weil wir uns gegenseitig losgelassen hatten. Weil wir wussten das, ich wusste das, er wusste das. Und wo er dann noch letztes Mal im Krankenhaus war, da haben wir dann entschieden, dass er dann im Hospiz geht. Die Ärzte haben auch gesagt, ich soll ihn dahin tun. Er wollte es auch, weil ich habe den ja auch hier zu Hause noch gepflegt. Ich hatte ja auch im Krankenbett alles zu Hause gehabt. Hat er denn zum Schluss, so die letzten Wochen, stark gelitten? Kannst du darüber was sagen? Er hat manchmal gelitten. Es waren Situationen, auch vor den Sommerferien, da hatte er gelitten, da hat er manchmal vor Schmerzen geweint. Aber dann hat man die Schmerzen im Griff gekriegt. Ja. Aber jetzt die letzten paar Tage oder überhaupt hatte er keine Schmerzen mehr gehabt. Er hat so eine Spritze gehabt, wo Morphium reingelaufen ist. Also, ja. Und das hat das dann das Ganze abgedämpft und ihm erleichtert. Und ja, er hatte keine Schmerzen mehr. Nochmal auf diese Fußball, auf diese Bayern-Geschichte zurückzukommen. War der Sarg äußerlich auch irgendwie sichtbar in Bayern-Look gekleidet? Nein, wir hatten das Trikot drauf getan. Das Trikot lag drauf von Bayern. Das lag oben drauf. Ja, das originale Trikot, was er damals gefangen hat. Das hast du für dich auch alles so akzeptieren können, weil du wusstest, dass er so ein großer Fan von Bayern ist. Ja, bin ich ja auch. Bist du auch. Insofern war das völlig in Ordnung. Ich bin ganz erstaunt, Michaela, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich mich täusche. Du klingst, obwohl du deinen Mann heute zu Grabe getragen hast, relativ abgeklärt. Ja, weil ich das länger wusste. Wir haben über alles geredet. Wir haben uns losgelassen, ich habe ihn losgelassen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es passiert ist für ihn. Man muss auch einen Mensch gehen lassen können, weil das habe ich auch getan. Ja, das finde ich auch gut und das sagt sich nur so leicht. Aber offensichtlich ist es dir ja auch gelungen und das ist ja auch sehr gut so. Ja, trotz, wo ich alles getan habe. Ich habe gestern ihn noch gesehen im Sarg. Ich habe ihn auch noch heute vor der Beerdigung noch gesehen. Habe ich alles heute noch gemacht. Ja, bist du, wenn du ihn gestern noch im Sarg gesehen hast, warst du alleine mit ihm dann in einem Trauerraum? Nein, mit den Eltern und ein paar Minuten alleine. Hast du geweint am offenen Sarg? Ja, ich habe ihn auch heute noch gesehen vor der Beerdigung. Wie war das? Habt ihr Kinder? Nein, wir sind zusammengekommen, da hatte ich zwei Kinder gehabt. Ja. Weil da waren, die Älteste war 8 und die Kleinere war 1,5. Glaubte er oder glaubst du an ein Leben danach, an ein Leben nach dem Tod? Ich hoffe, dass es ihm da oben besser geht. Glaubst du, dass er dich jetzt sieht oder wahrnimmt? Ich hoffe, weil ich alles für ihn getan habe und ich liebe ihn auch jetzt noch und ich habe alles für ihn gemacht und er hat auch alles für mich gemacht. Er war am Anfang für mich da und am Schluss war ich für ihn da. Wie lange wart ihr zusammen insgesamt mit so Kennenlernen, frisch verliebt bis heute? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja. Und ich habe alles gemacht für ihn. Hat er in den letzten Tagen etwas zu dir gesagt, wie es mit dir weitergehen soll? Er hat letzte Woche noch zu mir gesagt, er ist stolz auf mich. Das ist ja ein schönes Kompliment. Hat er irgendwas darüber gesagt, dass du dich vielleicht auch irgendwann nochmal binden solltest oder könntest? Nein, er weiß, ich weiß es selber nicht. Ich kann es nicht sagen. Er war im Endeffekt meine große Liebe. Wir sind auch zufällig zusammengekommen. Über der Zeitung sind wir zusammengekommen, weil meine Mutter mich in der Zeitung getan hat. Und an dem Abend, wo wir zum ersten Mal getroffen haben, sind wir auch zusammengeblieben. Darüber ist ja jetzt auch noch gar nicht zu sprechen. Was mit dir in einem Jahr vielleicht ist und ob du dich nochmal binden kannst, das ist ja jetzt auch gar kein Thema. Ich finde es erstaunlich und finde es auch sehr gut für dich, Michaela, dass du da so klar mit umgehen kannst. Das wird dir vielleicht viel Traurigkeit oder ganz furchtbare Schmerzen ersparen, wenn du das so beibehalten kannst. Ja, deshalb hoffe ich auch, die Frau, was glaube ich diese Woche angerufen hat, wo der Mann auch den Tumor im Kopf hat, dass sie es auch kann und dass sie es locker und beruhigend sieht. Ich habe jetzt auch selber Kinder, ich habe Tiere. Ich habe mich trotzdem um ihn gekümmert. Ich mache für ihn den Führerschein, weil ich den Führerschein ja noch nicht habe. Ich habe ihm sein Auto und ich habe noch letztes Mal gesagt, für dich mache ich den Führerschein. Da hat er mich noch angeguckt, ja, für mich, und er hat mich strahlend angeguckt. Also ist das eine gute Motivation für dich, das dann auch zu machen jetzt? Ja, das werde ich auch machen für ihn. Ja. Michaela, dann wünsche ich dir weiterhin so viel Kraft und auch so viel, auch dass du bei dieser Einstellung bleiben kannst. Das wird dir das Leben erleichtern. Und was dann alles weiter wird, das wird sich schon finden und du wirst deinen richtigen Weg gehen, das glaube ich schon. Ja, weil man muss in diesem Stark bleiben und es hört alles hart an. Wir haben es alles schön heute gemacht. Klar, es war auch heute mal Situation, wo ich gesagt habe, boah, ich stehe am liebsten weglaufen. Meinst du, dass du jetzt gleich schlafen wirst können? Ja. Das schon. Ich habe die Tiere hier Abwechslung. Ich habe jetzt 2 Hunde, 2 Katzen. Ja. Und das funktioniert alles. Mir geht eigentlich ganz gut. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal im tiefen Loch falle. Dann hoffen wir, dass es so bleibt, Michaela. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute und sage dir trotz allem natürlich auch mein Beileid. Du hast deinen Mann verloren, deinen geliebten Mann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft. Und ich hoffe, dass auch andere Leute genauso viel Stärke und auch sich so einem Mann, was krank werden, sich so drum kümmern können, wie ich es getan habe. Wenn man Menschen lieben kann, dann soll man es auch tun. Michaela. Und auch loslassen können, wenn der Mann sagt, er möchte im Hospiz. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss, Michaela. Tschüss. Das ist ja erstaunlich. So habe ich es, glaube ich, noch nicht gehört. Hier noch nicht und im privaten Umfeld auch nicht, dass jemand so klar und so tapfer mit einem solchen Schicksalsschlag umgehen kann. Aber wenn das ihr Weg ist, ist das natürlich toll und für sie nur richtig und gut. Sabrina ist hier. Sabrina ist 32. Guten Morgen, Sabrina. Hallo. Hallo, Sabrina. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine Zahnarztphobie. Ach, du liebe Zeit. Ja. Seit wann? Schon bestimmt über 10 Jahre. Das heißt 10 Jahre nicht beim Zahnarzt gewesen? Doch. Hm. Ich kriege nur immer Vollnarkosen jetzt. Ah. Weil es geht halt nicht anders. Und jetzt habe ich am Mittwoch wieder eine Operation vor mir. Was wird denn gemacht? Ja, die ganzen Zähne werden saniert. Obwohl du immer wieder beim Zahnarzt warst? Wie geht's? Ja, ich habe... In den 10 Jahren? Ich bin da sehr anfällig für Karies und... die behandeln mich ja auch nicht wegen einem Loch, also da muss man schon sammeln. Ja klar, wenn du eine Vollnarkose kriegst, dann muss das ganze Programm muss dann gefahren werden. Nicht ja, nur wegen einer also wegen einem Loch würden die das nicht machen, da muss man schon mehr haben. Ist klar. In diesen 10 Jahren, wie oft warst du beim Zahnarzt? Einmal im Jahr. Ach doch, das schon. Ja, manchmal auch öfter, je nachdem. Und dann immer? Ich habe Kronen gekriegt ja auch. Ja. Und dann immer Vollnarkose? Ja, also ich habe es eine Zeit lang mit Dornikum. Ich bin erstmal zum Angstzahnarzt da gekommen, zu so einem Kiefer-Gesichtschirurg. Und der hat mir dann Dornikum gespritzt. Das ist ein starkes Beruhigungsmittel, ne? Ja. Ja. Und aber ich bin ja auch psychisch erkrankt und nehme ja jede Menge Psychopharmaka und irgendwie kann ich mich da noch an Einzelheiten erinnern und... Das ich habe dann immer noch, also der Puls, ich kriege ja ein Pulsmesser, der war immer noch sehr hoch. Also ich habe trotzdem Schiss gehabt. was kann man das eigentlich erklären? Was ist das? Es ist mir so fremd. Was ist das für eine Angst, die man da hat? Ja, also wie soll ich das erklären? Ich habe Angst vor Schmerzen, und ich bin ja dem ausgeliefert. Der fährt mich da mit seinem Stuhl zurück und ich. Na gut, aber die Schmerzen, dafür kriegt man ja eine Betäubungsspritze. Man spürt ja in der Regel fast nichts. Ja, es kann aber auch anders kommen. Ja gut, aber. Und immer diese Angst halt zu haben, jetzt könnte ich was merken, jetzt könnte was kommen und dann können wir die Behandlung nicht abbrechen, dann muss ich die bis zum Ende durchhalten. Ja, aber dann kann man doch irgendwie ein Signal setzen, dem Zahnarzt, dann spritzt er noch ein bisschen Betäubung nach und dann ist wieder gut. Ja, aber die garantieren mir das nicht, ne? Die sagen, also es gibt auch manchmal so tiefe Löcher, da kann man dann noch zweimal nachspritzen und man merkt trotzdem was. Also das kann der Zahnarzt mir nicht versprechen, dass das dann klappt. Bist du denn sonst so in anderen Bereichen des Lebens auch so ängstlich vor Schmerzen? Eigentlich nicht. Das bezieht sich jetzt nur auf die Zähne? Ja. Ja. Hast du sonst? Also der Zahnarzt, der hat einmal bei mir einen Kältetest gemacht, da habe ich die Engelchen singen hören. Da habe ich dann bei jedem neuen Zahnarzttermin gesagt, Sie können alles jetzt machen, sagen Sie mir das vorher, aber machen Sie bloß keinen Kältetest. Ja. Also das war furchtbar für mich. So Vollnarkose, das macht ja nicht jeder Zahnarzt. Der muss ja dafür ausgestattet sein. Nee, ich bin beim Anästhesisten in der Arztpraxis. Der Zahnarzt kommt dahin. Ach du je, das ist aber ein Aufwand. Und das zahlt die Kasse? Ja, das zahlt bei mir die Kasse, weil mein Psychiater mir das bescheinigt hat. Mhm. Aber wenn der Zahnarzt in die Anästhesistenpraxis kommt, hat er doch gar nicht seinen ganzen Kram, den er da braucht. Ja, das hat der Anästhesist alles vor Ort. Ach so, der kennt. Und dann kriegt der Zahnarzt so einen Koffer mit, wie ich das mitbekommen habe. Hm. Und da sind angeblich, ich weiß nicht, was Turbinen sind, aber ich habe das so mitgekriegt. Ich glaube, das sind die Bohrer oder was. Hört sich nicht so gut an. Wollen wir es nicht aussprechen? Auf jeden Fall muss der das mitbringen. Alles andere ist da. Und wie lange liegst du dann in der Narkose? 1,5 Stunden. Und wie ist es, wenn man dann aufwacht? Ja, das frage ich mich auch. Aber ich wache auf, wenn ich fertig bin und nicht mittendrin. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Aber du hast es ja schon erlebt. Wie ist denn das, wenn man dann aus der Narkose von so einem Zahnarzteingriff aufwacht? Ja, man muss ja erstmal realisieren, wo man ist. Also ich weiß nur, dass ich dann nicht mehr auf dem Zahnarztstuhl bin, sondern bei dem anderen Arzt, wo ich vorher war, da habe ich dann immer auf einer Bahre gelegen mit einer Wolldecke. Ja, ja, so ein Aufwachraum wird das gewesen sein. Nein, ich meinte jetzt bezogen auf den Mund. Hat man dann starke Schmerzen oder kriegt man auch noch lokal eine Betäubung? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Hm. Ich habe gar keine Schmerzen immer danach gehabt. Und wie lange liegt man da noch? Eine Stunde oder so? Und dann geht man nach Hause? Ja, das Problem ist, das Zeitempfinden hat man ja gar nicht. Ja. Also mir kommt das so vor, wie ich bin wach und gehe. Aber so ist es wahrscheinlich nicht. Also man muss da schon länger liegen. Ja, das ist so eine richtig tiefe Vollnarkose, wie man das von einer Operation auch kennt. Du bist komplett weg und das ist eine richtige, also als wenn man mir jetzt ein Bein amputiert, so eine Narkose. Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht so tief, aber ich verstehe schon. Jetzt hast du wann den nächsten Termin? Jetzt ist das am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch. Und du zitterst jetzt schon. Hatten wir ja gerade erst Mittwoch. Ist ja nur eine knappe Woche hin. Ja. Ich denke da schon 2 Wochen jetzt drüber nach. Ja, sicher. Also, wenn man so Angst hat, klar, verstehe ich. Wenn man Angst hat, dann ist das natürlich ein ständiges Thema. Ja, und du hattest gesagt, ich weiß es nicht, es ist aus dem Zusammenhang gerissen, aber du hast irgendwann mal erwähnt, dass es ja Leute gibt, die in der Narkose Wachzustände haben. Und es wäre ja schaurig. Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Zusammenhang das gefallen ist, aber ich habe auch Angst, dass mir das jetzt passiert. Das war nie bei einer Zahnarzt-OP. Nee, generell bei Vollnarkose muss man unterschreiben, dass das passieren kann. Ja, aber ich glaube, das sind wirklich solche Ausnahmefälle, da darf man sich nicht wegmachen. Ja, ich bin auch doof, ich gucke mir von Stern TV da eine Sendung an. Über Wachzustände in der Vollnarkose. Nein, hätte ich das mir nicht gemacht. Weißt du, das ist genau der Fehler. Wenn man schon so eine Phobie hat, so eine Angst, dann darf man sich nicht auch noch mehr Jack machen, indem man alles liest und alles anguckt, was irgendwie in diesen Bereich hineingeht. Da wird man ja irre. Da muss man einfach Gottvertrauen haben und denken, zu 98% aller Narkosen läuft es gut und bei mir wird es auch gut laufen und ich komme als strahlende, lächelnde Göttin da wieder raus aus dem Ding. Wenn ich das hinter mir habe, dann kann ich nächstes Quartal schon wieder hin. Was wollen Sie denn jetzt dieses Mal alles machen? Ja, dieses Mal machen Sie die ganzen kariösen Stellen weg. Ja. Soweit ich das verstanden habe. Ja. Und danach, das Quartal, werden die ganzen Zähne, also ich habe jetzt ein paar Kronen oben an den Schneidezähnen, aber das sind, glaube ich, 5 Zähne, die überkronen sind, die anderen alle nicht. Und dann haben die den Plan, meine ganzen Zähne zu überkronen. Dann wollen die abschleifen. Ja, das geht ja natürlich auch nur in Vollnarkose. Wie wär's denn mal mit ein bisschen besser Zähne putzen? Ja, das ist auch so ein Problem. Nee, sag bloß. Ja, das ist da, schon da bist also du nachlässig in dem Bereich? Ja, das ist ja das Komische. So, das verstehe ich nicht. Das also versteht mein Zahnarzt nämlich auch nicht, der mir da die Freundschaft gekündigt hat. Ja, genau. Wenn ich schon eine Zahnarztphobie hätte, Gott bewahre, dass ich hier eine bekommen werde. Aber dann würde ich ja nur alles daran setzen, ich würde meine Zähne polieren Tag und Nacht, dass ich da überhaupt nicht hin muss, dass die sauber und gesund sind. Ja. Und du lässt sie noch vergammeln, die Zähne? Ja, nee, so kann man das auch nicht sagen. Also ich putze die schon. Aber nicht richtig. Ja, doch. Wenn sie voller Karies sind. Manchmal muss ich ehrlich sagen, habe ich so die Angewohnheit, manchmal esse ich dann abends was im Bett gerne. Was Süßes vielleicht noch, was zu naschen. Ja, und dann habe ich keinen Bock wieder aufzustehen. Da haben wir's. Und das ist der Fehler. Wie oft putze die Zähne am Tag? Normalerweise mindestens einmal. Das ist zu wenig. Ich putze sie immer nach jeder... Einmal soll man doch. Ja, ich putze immer nach jeder Mahlzeit. Oh. Ja. Und das kann man, da kann man sich so irgendwie dran gewöhnen. Das geht immer ruckzuck. Und ein bisschen Zahnseide, Zahnbürstchen, so eine kleine Zwischenbürstchen. Ja, ich habe jetzt eine elektrische von meiner Mutter bekommen. Ja. Sabrina, also dann wünsche ich dir, dass das nächste Woche gut klappt. Und dann... Jo. Und dann musst du dich aber ein bisschen mehr disziplinieren und dich in den Hintern treten und bessere Zahnhygiene betreiben, damit du gar nicht mehr so oft dahin musst. Ja, das ist ja nicht da schlimm. Da werde ich mich auf jeden Fall anstrengen. Ja, das finde ich allerdings auch. Lieber mal ein bisschen Zähne putzen, als sich da noch eine Vollnarkose reinpfeifen. Ja, das weiß ich wohl. Ja. Also, wir denken alle an dich und du darfst, das musst du mir jetzt versprechen, bis nächste Woche nichts mehr im Internet gucken, von wegen Narkosen, die ausfallen und so Gruselgeschichten. Ja, okay, mach. Du sagst einfach, es wird super gehen, das musst du dir immer sagen. Es wird prima gehen. Ja, ich werde das schaffen. Ich werde ja auch hingebracht, von daher. Ja, siehst du. Das habe ich alles schon organisiert, dass ich nicht weglaufen kann. Es gab doch mal eine Kollegin im ZDF, die sagte immer, alles wird gut. Bei dir wird es hundertprozentig gut. Ja, wollen wir das hoffen. Und dann muss ich das nur noch mit der Zahnhygiene alles so hinkriegen. So, und dann sind und wir auf dem richtigen Weg. Und dann wird das auch besser werden. Genau, so will ich dich. Sabrina, toi toi toi, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.37 Uhr haben wir, ihr Lieben. Hier ist Guido, nicht Westerwelle, aber Guido. 46, guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen, Domian. Hallo Guido, um was geht's? Ja, passiert ist doch eigentlich gar nichts. Ich wollte dir nur mal so sagen, dass ich nach 30 Jahren Freundschaft jetzt endlich meinen Freund heiraten darf. Ach. Ja. Da waren wir mit Guido Westerwelle ja schon mal in der richtigen Richtung so. Da sind wir schon in der richtigen Richtung, genau. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun. Nach 30 Jahren heiratest du deinen Freund? Nach 30 Jahren heirate ich meinen Freund, du bist jetzt 36. Nee, 46. Ich bin 46 und er ist 55. Warum heiratet ihr jetzt? Ich wollte ihn eigentlich vor 10 Jahren schon heiraten, weil ich das irgendwie romantisch und schön finde. Aber er fand das nie wichtig und sagt, wir sind so auch gut zusammen, wozu sollen wir heiraten? Wir haben da keine Vorteile durch, eher Nachteile. Ja, und so ist das halt dabei geblieben. Und er weiß sich, dass er jetzt alles so ein bisschen ändert. Da habe ich ihn halt dazu gekriegt und da habe ich gesagt, wenn jetzt nicht nach 30 Jahren, ja, ich habe gerade nur, ist natürlich albern, wenn ihr 36 geht, das könnt ihr nicht 30 Jahre zusammen sein. Aber wenn du 46 bist, hast du ihn ja kennengelernt mit 16. Ja, im zarten Alter von 16. Im zarten Alter von 16, richtig. Ist es dein erster Mann? Im Grunde genommen schon mein erster Mann. Ja, ich hatte vorher so ein ganz klein bisschen so Beziehungen, die ich aber in einer Hand abzählen kann. Ja, das glaube ich, das ist ja dann sehr früh. Ne, was man so als 15-, 16-Jähriger... hat. Neulich hat hier in der Sendung noch jemand zu mir gesagt, so die Schwulen, die sind doch immer so ganz kurz nur zusammen und wechseln die Partner. Und da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt wirklich viele schwule Pärchen, die sehr lange zusammen sind. Und ihr seid das beste Beispiel jetzt. Wir sind vielleicht das beste Beispiel, ja. Aber ich denke mal, es hat auch was damit zu tun, dass ich ziemlich früh den Richtigen kennengelernt habe. Mhm. Dass halt der Fünfte halt der Richtige war. Und ich damals gerade 17 wurde. Und wir beide richtig zusammengewachsen sind. Ja. Gab also es denn nicht wir mal schon eine turbulente Zeit, so die ersten Jahre und so. Ja. War schon heftig, so zwei Männer. Also im positiven Sinn heftig. Weiß ich nicht. Also wir haben uns heftig geliebt und auch heftig gestritten. Ich war heftig eifersüchtig und war ein heftiges Leben und war schon ein richtig turbulentes Leben. Bist du ihm denn in all den 30 Jahren treu geblieben? Jetzt unter uns beiden Betschwestern. Ganz ehrlich. Ich meine, er hört zu, nein, würde ich schon sagen, ja. Ja, Wirklich? Ja, ich würde doch schon sagen, ja. Aber er hört ja auch zu, da muss man ja auch er hört ja auch zu, nein. Also, aber er ist wenn ich jetzt sagen würde, da ist vielleicht mal ein bisschen was gelaufen, wird er mir das noch nicht mal richtig krumm nehmen. Ja, ist ja auch okay. Ja. Wenn eure Basis fest ist und... Ja, unsere Basis ist ganz fest. Nein, da ist so nichts Großartiges gelaufen, nein. Super, super, toll. Und nie ja. so, dass die Sehnsucht, ich meine, wie gesagt, du bist ja wirklich sehr jung da reingewachsen, ja. dass du so mit Mitte 20, Ende 20 mal dachtest, ah, ich will doch irgendwie nochmal was ganz Neues anfangen und Neustart. Gab es nicht mal eine ganz große Krise, wo es fast kaputt gegangen wäre? Nein, nicht deswegen. Nee, wir hatten immer viel vor zusammen. Wir haben immer viel gemacht. Ja. Wir haben uns viel aufgebaut in den 30 Jahren. Mhm. Nee, kann ich nicht sagen. Das war ja nee, nicht so, wie ich das bei anderen Leuten gesehen habe oder so, wo auch einiges kaputt gegangen ist und wo man sich vielleicht auch viel zu schnell getrennt hat. Ich bin auch vielleicht nicht so der Typ, der sich so schnell trennt. Habt ihr denn im Freundeskreis auch noch andere schwule Pärchen, die so lange zusammen sind? Ganz im Entfernten, ja. Kenne ich einen, aber auch wirklich nur ein paar. Mhm. So, jetzt steht die Heirat an, nach 30 Jahren. Jetzt steht die Heirat an, nach 30 Jahren. Soll das einfach nur so formal sein oder wird es ein rauschendes Fest geben? Nein, es wird, also das Offizielle so am Standesamt, das wird eigentlich relativ formal sein. Wir waren heute nochmal da und dann hast du mit mir alles besprochen. Mhm. Und dann fand ich natürlich blöd, dass wir nicht unsere beiden Nachnamen beide haben können. Das geht nicht. Nein, also entweder heißen wir so wie Chris oder wir heißen so wie Guido. Mhm. Aber dass wir so wie Chris und Guido heißen, das geht nicht. Chris muss heißen wie Chris mit Nachnamen. Ja. Und ich kann Guido Chris nehmen. Ah. Mhm. Chris könnte auch Guido Chris nehmen, aber ich könnte dann nur Guido nehmen. Ich verstehe, aber damit kann man da leben, oder? Ja, sicher kann man damit leben, klar. Aber ich fand das so, ne? Und hast du noch besprochen, ob wir Musik haben möchten oder nicht, ob wir die Ringe tauschen möchten oder nicht und ob wir uns küssen möchten oder nicht. Und? Sie hat da kein Problem. Wollt das zweite Mal, dass es in unserem Ort passiert ist. Achso, in einem kleinen Ort. In einem kleinen Ort. Wie nett. Ja, wollt ihr Musik? Ob das auch in der Zeitung darf oder nicht? Ich dachte mir sicher, dass das in der Zeitung. Und wollt ihr Musik haben? Ja, sicher wollen wir Musik haben. Und darf man küssen? Und natürlich küssen wir uns. Und der Ring wird auch ausgetauscht. Und der Ring wird auch ausgetauscht. Sehr gut. Das ist der Ring, den wir uns vor 30 Jahren geholt haben. Da steht Chris und Guido 1982 drin, der wird jetzt nochmal neu aufpoliert und kommt 2012 dazu. Also, und danach gibt es dann schon mit Freunden vielleicht noch ein kleines Essen oder wie? Ja, das werden wir dann jetzt, das ist nächsten Montag um 11 Uhr, da müssen sie alle noch arbeiten und da hat keiner großartig Zeit jetzt, das machen wir schön so unter uns. Ich hätte es mir vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt, aber... So, jetzt aber nochmal ganz im Ernst, das ist jetzt ein bisschen eine nette Sache und das kann man auch schön sich gestalten. Wird das etwas an eurer Beziehung verändern? Nein, obwohl ich jetzt schon aufgeregt bin. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, warum? Ja, weiß ich gar nicht, weil ich vielleicht so ein bisschen romantisch bin und weil ich das, kann ich gar nicht so sagen. Dann ist es mein Mann. Aber ich glaube, das hast du doch immer schon so empfunden, das ist mein Mann. Das habe ich immer schon so empfunden. Ja. Und er umgekehrt ganz genauso, ne? Ja. Es ist ja völlig verrückt, dass man dann durch diesen formalen Akt da beurkundet irgendein Beamter was, dass das dann doch nochmal was Besonderes ist. Irgendwie was Besonderes ist. Ja? Ja, vielleicht ein bisschen blöd, ob sie auch das Buch haben möchten für die Urkunde und so, hat uns gezeigt. Ja, ja. Musste ja extra für Lebenspartnerschaften, wurde das extra nochmal angefertigt. Ja, genau. Ja, und dann auch nur in einer Ausführung gibt's das da am Standesamt, aber ist ganz schön in Blau. Ja, ich habe gesagt, sicher wollen wir das dazu haben. Seid ihr irgendwie kirchlich orientiert? Chris nicht, der ist ausgetreten. Mhm. Ich bin immer noch katholisch. Ja. Ja. Das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Mal, warum? Ich kann es gar nicht sagen. Also normal habe ich mit der Kirche so, weiß ich nicht, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Ja. Bin aber trotzdem, irgendwie glaube ich an was und bete sehr oft und muss dafür aber nicht in die Kirche. Also ich finde es toll, was ihr da macht. Wir wollen an der Stelle nochmal sagen, dass wir natürlich für die absolute Gleichstellung sind von homosexuellen Paaren und heterosexuellen Paaren in jeglichem. Da steht ja noch einiges aus. Aber wir sind auf gutem Wege. Wir sind auf gutem Wege, richtig. So. Richtig, genau. Das ist im Grunde genommen auch so jetzt mit auch der Anlass von dem Chris, von meinem Freund, dass wir jetzt auf gutem Wege sind und dann können wir jetzt auch heiraten. Dann haben wir nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Genau. Richtig. Schöne Grüße an den zukünftigen Ehegatten. Ja, das werde ich machen. Und euch beiden Euch ich wollte Ihnen nur noch eben ganz ganz herzlich danken, dass wir miteinander sprechen konnten. Ja. Ich habe vor Jahren praktisch fast täglich jede Nacht deine Sendung geguckt. Aha. Ich hatte so oft Probleme und wollte dich so oft anrufen und habe es so oft versucht und bin nie durchgekommen. Habe heute Abend durch Zufall mal einmal wieder Domian geguckt. Ich hätte schon längst im Bett liegen müssen und bin durchgekommen. Und bist echt willkommen. Und damit zum schönen Thema. Ne? Das ist doch perfekt. Man fragte mich ganz spontan, was denn mein Thema ist. Aber dass wir jetzt Montag heiraten, ist wirklich wahr. Und das ist für mich was ganz Großartiges. Deswegen ist das auch ein schönes Thema, was ich jetzt erzähle. Also, ihr beiden Süßen, ich wünsche euch viel, viel Glück. Ja, danke, danke. Ganz, ganz tolle Zeit in eurer Ehe. Dass es weiterhin so gut läuft wie die letzten 30 Jahre, wünsche ich euch für die nächsten 30 Jahre. Ja, super, danke, das freut mich. Alles Gute, einen schönen Gruß an dich. Alles klar, wünsche ich dir auch. Herrn Chris. Mach's gut, tschüss, Julian. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Torben, 25. Hallo Torben. Hallo, Abend. Na, und? Über was reden wir? Über mich und meine Freundin. Meine Freundin ist 19 und mit der bin ich jetzt seit fast 3 Jahren zusammen und ich bin auch ihr erster Freund. Mhm. Und sie hatte ein Problem mit ihrem Jungfernhäutchen, was komplett zugewachsen war. Mhm. Also normalerweise ist ja diese kleine Öffnung, mhm, dass wenn der Penis eindringt, dass er dann einreißen kann. Mhm. Das war aber komplett zugewachsen und das hat sie dann durch eine Operation auch beheben lassen, möchte ich mal sagen. Ja. Und Das heißt, ihr konntet eine recht lange Zeit, oder wie lange konntet ihr nicht richtig miteinander schlafen, als ihr zusammengekommen wart? Das war noch davor. Ach, das hast du ja vormachen lassen? Genau, das hast du ja vormachen lassen. Ah, verstehe. Genau. Mhm. Und danach haben wir es halt versucht und anfangs, ja, da ging das auch, wahrscheinlich war es das erste Mal halt, war auch für sie, für mich nicht, aber war halt für sie halt aufregend auch und das hat auch so irgendwie funktioniert, mhm, aber so, ja, nach längerer Zeit, wo es vielleicht auch ein bisschen Routine wird, sag ich mal, oder vielleicht nicht mehr ganz so aufregend, hat sie schon so signalisiert, dass ihr das eigentlich nicht so gefällt. Also, mhm, das liegt einfach daran, dass sie halt Schmerzen hatte eigentlich, auch schon die ganze Zeit. Ja. Und das hat sich dann so entwickelt, dass sie halt jetzt fast gar nicht mehr miteinander schlafen. Mhm. Sie ist auch schon zu mehreren Ärzten gegangen und wollte sich untersuchen lassen, woran es eben liegt. Hat sie sich untersuchen lassen? Nee, also sie hat sich untersuchen lassen. Ja, genau. Und findet ein Gynäkologe irgendetwas? Ja, sie hat einmal zu einem normalen Arzt oder was und einmal also eigentlich müsste sie zum Gynäkologen. Ja, da war sie ja auch gewesen. Ja, also zum Frauenarzt. Ganz normal zum Frauenarzt, aber bei mehreren schon gewesen und es gab verschiedene Meinungen, die einen sagten, ich glaube, mein Frauenarzt war das, dass es halt nicht richtig operativ entfernt wurde, mhm, und dass halt dadurch die Schmerzen zustande kämen. Mhm. Wiederum andere sagten, dass es vielleicht psychisch bedingt ist, dass sie eben die Erfahrung hatte, dass es schmerzvoll ist, mhm, und dass das halt auch schmerzvoll wieder sein wird, wenn wir Sex machen. Dass sie halt dann durch verkrampft und halt der Schmerz dann groß ist und sie so ein bisschen Angst hat. Das heißt, ihr wisst nicht, woran es liegt und im Moment ist euer Sexleben ziemlich runtergefahren. Genau. Und zusätzlich kommt halt noch, dass ich aber ja ziemlich oft halt an Sex denke und auch natürlich gerne Sex machen möchte. Mhm. Und mir ist das schon fast zu viel von mir aus. Also dass ich dann wirklich, wenn wir einfach ganz normal im Bett liegen, dass ich ja schon fast richtig begrapsche und sie schon fast... Und sie damit bedrängst auch. Genau, richtig. Weil sie gar nicht will und auch keinen Spaß daran hat. Ja, richtig, genau. Obwohl sie es gerne möchte eigentlich, aber... Tut es ihr denn auch weh, wenn sie sich selbst befriedigt? Nee. Nein? Das nicht. Ja gut, dann ist also es ja... Das mache ich ja auch. Also ich befriedige sie so, ganz normal, ohne halt Sex zu haben. Das ist auch in Ordnung, das ist auch gut und schön. Also mit der Hand oder mit dem Mund? Mit der Hand. Ja, mhm. Genau. Das funktioniert wunderbar, aber das ist halt nicht das Gleiche und das ist halt nicht so eine Sache, die man dann zusammen macht letztendlich. Aber das würde ja schon eher darauf hindeuten, dass es vielleicht doch psychisch bedingt ist und nicht organisch. Ja gut, aber es ist ich gehe ja nicht rein mit dem Finger, sondern das ist ja quasi von außen. Ja, also das ist ja schon ein Unterschied. Ja, und wenn sie sich wenn sie mit sich experimentiert und sie mit dem Finger richtig rangeht und es richtig für sich ausprobiert, empfindet sie denn Schmerzen in einer gewissen Position? Nee, das macht sie nicht. Macht sie nicht? Nee, das wird sie nicht. Das wäre auch, glaube ich, unangenehm, das so zu machen. Warum? Weil sie weil sie es einfach nicht machen würde, weil sie das unangenehm fände. Also, ja gut, aber das könnte man ja als Selbstversuch, gerade wenn man schon so ein Problem hat, doch mal ausprobieren. Ja, aber das ist hier, glaube ich, zu unangenehm. Hm. Das Problem ist halt, dass ich halt wirklich so oft, ich mach's mir auch selber dann, weil wenn sie nicht da ist und ich schaue dann halt auch entsprechende Filme. Hm. Weiß sie das? Jein. Also, vielleicht hat sie eine Vermutung. Aber du bist ja noch nicht fremdgegangen. Nein. Spielst du mit dem? Nee, das nicht. Also, nein, der spielt mit. Aber es ist ein Problem, es liegt in der Luft, es ist eine Spannung da und du versuchst da irgendwie deine Wege zu finden, die aber irgendwie nicht so ganz befriedigend alle sind. Ja, ich will sie ja auch da nicht bedrängen in irgendeiner Form und sie findet es ja auch blöd. Mhm. Okay, jetzt ist der Zustand ist jetzt, wie er ist. Sie war bei mehreren Ärzten, die sagen dieses und jenes, wie du es gerade gesagt hast. Was sagt sie denn, wie es weitergehen soll? Ja, sie würde es halt gerne versuchen weiterhin und sich da auch vielleicht überwinden und auch. Aber es geht ja nicht. Versucht habt ihr ja genug schon. Ja, ja, aber also diese verschiedenen Ratschläge, das war ja wie gesagt, entweder jetzt, also einer hat auch gesagt zum Beispiel, ja, das muss man halt trainieren und öfter machen, damit sich das halt vielleicht auch noch weiter entspannt und dehnen kann. Aber so wie du es mir beschrieben hast, geht sie ja eher auf Distanz, weil sie es vermeiden möchte, weil sie ihr wehtut. Ja. Sie ist ja nicht offensiv. Ja, ich glaube eher, dass es sich vielleicht nicht so überwinden kann. So, dass also die Angst ist der Grund. Groß ist. Genau. Ja. Also, ich finde, Torben, das ist aber wirklich ein klassischer Fall für einen Sexualtherapeuten. Mhm. Aber wirklich. Mhm. Ihr habt ja nur viel gemacht, ihr dreht euch im Kreis, ihr habt selbst ausprobiert, ihr wart bei Ärzten, irgendwie kommt ihr nicht weiter. Das muss ja vielleicht keine riesen Therapie sein. Vielleicht reichen einige Besuche, einige Beratungsgespräche schon aus, um sie auf eine gewisse Schiene zu bringen. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin noch kurz jetzt sprichst. Die wird dir einige Adressen an die Hand geben und vielleicht auch noch ein paar Tipps. Aber das ist der richtige Weg, zu einem Sexualtherapeuten zu gehen. Okay. Finde ich. Da könnt ihr nichts falsch machen und ihr habt nichts zu verlieren. Ja, ja, wie gesagt, ich will sie ja auch da nicht irgendwie bedrängen. Und nee, aber das kannst du ihr vorwerfen. Nee. Vorschlagen. Ja, aber das geht auch irgendwie schon so weit, dass ich halt ja auch schon teilweise an andere Frauen denke, wenn ich dann, keine Ahnung, ja, klar, mich halt selbst befriedige und der sexuelle Drang auch. Ich verstehe das Problem. Ja. Deswegen muss was geschehen. Mhm. Ne? So, du legst auf, Magdalena ruft dich an. Nee, meine Psychologin heute Nacht heißt Claudia, die ruft dich gleich an und dann kriegst du weitere Infos. Gut, okay. Alles Gute, viel Glück euch beiden. Ja, tschüss. Ciao. Hier ist Vanessa. Vanessa ist 33. Guten Morgen, Vanessa. Ja, hi. Hallo Vanessa. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, wie soll ich es dir erklären? Ich habe mal wieder geforscht über einen Mann, den ich gerne kennenlernen will. Hast du mal wieder geforscht? Ja. Was sind das für ein Mann? Entschuldigung, ja. Ja, ich bin so alleine und ich suche eine Beziehung. Warum sagst du Entschuldigung? Ja. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Ja, verstehe. Nochmal vor die Vorgängerin, herzliches Beileid, dass der Mann gestorben ist. Ja, sehr nett von dir. Du suchst einen Mann. Ja, genau. Und hast du Nachforschungen betrieben? Ja, ich habe einen Mann kennengelernt aus dem RTL-SMS-Chat und der hat gelogen mit seinem Alter und dann hat er meine Adresse verlangt. Er hat mich noch letztes Jahr angezeigt, obwohl ich nichts gemacht habe. Er behauptet, ich hätte ihn 700 Mal angerufen. Okay, ich wollte ihn anrufen, warum er mich so beleidigt hat. Und die Polizei hat er rausgekriegt oder die Staatsanwaltschaft. Bei mir wurde nichts gefunden. Dann hat er sich noch bei mir eingeschleimt. Du kannst dich ja bei mir melden. Und das ist verletzend als Frau. Verstehe nicht. Da war jemand aus dem Chat, den hast du kennengelernt. Genau. Wie habt ihr euch auch mal getroffen? Nee, leider nicht. Der wollte, dass ich nach Winden kommen soll, zu ihm in die Wohnung. So. Alleine. Wie ging das dann weiter? Dann bist du da nicht hingegangen und wie sah der Kontakt dann aus? Der hat mich bombardiert mit Beleidigung und mit Beschimpfung. Und du hast immer wieder reagiert darauf? Genau. So, das war ein rein ein Cyberkontakt, also ein Netzkontakt. Ohne genau. Reale Personen. Und da ist dann sowas mit Staatsanwaltschaft und so ein Gedöns geworden? Genau. Aber die Sache ist abgeschlossen? Die Sache ist abgeschlossen, ja. Gott sei Dank. So, und jetzt? Was ist jetzt? Was steht jetzt neu an? Ja, also, wie soll ich es dir sagen, Domian, das ist schon lange, lange her, da hast du mir auch mal gesagt, Vanessa, halt sei vorsichtig mit Männern und. Aber jetzt glaube ich, dass ich doch lieber Single bleiben soll und ich habe ja ein Patenkind. Aber du hast mir gerade am Anfang gesagt, du hast irgendeinem Mann nachgeforscht? Ja, genau, aus dem RTL-SMS-Chat. Okay, das ist ja eine alte Jacke, da ist ja vorbei jetzt. Oder gibt es schon wieder was Neues aus dem Chat? Nein, nein. Nein. Wir reden ein bisschen im Kreis, oder? Was ist los? Oder hast du dich entschieden, jetzt Single zu bleiben? Ich bleib Single. Und dann ist doch alles in Ordnung. Danke. Tschüss. Ja, okay. Mach's gut. Ciao. Vanessa, tschüss. Ja, so ist das hier bei uns. Dann machen wir weiter mit der Michelle. Und Michelle ist 20. Guten Morgen, Michelle. Hallo? Hallo? Ja, Michelle, hörst du mich? Hallo. Ja, ich höre Sie. Du kannst mich aber auch duzen, weil ich dich ja auch duze. Ach so, ja, ich höre dich. Um was geht's denn? Ja, um jemanden, den ich vor 2 Monaten kennengelernt habe. Ja. Und ich weiß nicht, meine Gefühle sind halt bei ihr ziemlich groß. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich stehe auf Frauen. Mhm. Und ich habe sie kennengelernt und zufälligerweise durch eine Freundin von ihrem Geburtstag. Und ja, jetzt ist es bei uns so, dass wir, wir machen miteinander rum, wir knutschen rum, mhm, und haben auch schon Sex miteinander gehabt, mhm, zusammen. Und ich habe das Gefühl, ich bin ihr nicht gut genug, weil ich ihr alles Mögliche sage, wie ich fühle für sie und so. Ich gehe auch zu einer Freundin und rede mit ihr und ja, keine Ahnung, ich weiß halt jetzt nicht mehr, was ich tun soll, weil ich möchte die Frau schon irgendwie also haben. Also, ihr macht miteinander rum, ihr seht euch oft. Ja, wir sehen uns sehr oft. Ihr habt Sex miteinander. Ja. Und du findest die Frau toll. Auf jeden Fall. Du bist in die verliebt. Genau. Du würdest gerne mit der richtig zusammen sein. Ja, das wäre auch nicht die erste Frau, wenn ich sagen darf. Okay. Aber bei ihr hält sich die Begeisterung ein bisschen in Grenzen? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sie sagt, sie könnte sich was mit mir vorstellen, mehr als bei einem Mann. Und wir haben auch schon drüber geredet wegen Haus und so. Oh, also Moment. Ziemlich früh, ja. Wie man sich das vorstellen kann und Moment, so. 2 Monate, ne? Ja, 2 Monate. Da muss man noch nicht über ein Haus reden und auch noch nicht über die Heirat reden und auch nicht über die nächsten 10 Jahre reden. Sagen wir ja nicht. Ich möchte halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Moment. Ist denn diese Frau, ist die, wichtige Frage erstmal, ist die solo? Ja, sie ist solo. Ist die rein lesbisch oder bisexuell? Sie ist bisexuell. Bisexuell. Und die ist sie, und bist du ihre erste Frau? Nein. Nein. Gut. Aber, Michelle, dann lass ihr doch mal ein bisschen Zeit. Du musst doch nicht gleich deine ganze Zukunft mit ihr planen und backen. Lass sie doch mal langsam kommen und lass es sich doch mal entwickeln. Ich würde da gar nicht so viel drüber reden. Leb doch, genieß doch einfach so euer Leben. Ich würde das gar nicht durch Sprache und durch Sätze festschreiben. Jetzt sind wir zusammen und jetzt bleiben wir zusammen und das ist jetzt so. Mach doch einfach mal, leg doch einfach mal los. Und was war das mit dem Haus? Ihr wollt euch ein Haus mieten, kaufen? Nein, wir haben uns so Bilder angeschaut und so, weil ich hab mir halt irgendwann mal gewünscht, irgendwo mal auf dem Land zu wohnen, mhm, in so einem Landhaus. Mhm. Und da hat sie gemeint, sie könnte sich das auch mal vorstellen. Ja. Vielleicht ja mit mir zusammen, aber nur vielleicht, keine Ahnung. Ja, und das sind so Spinnereien, die kann man ja zusammen, so Träumereien, die kann man ja zusammen machen, das ist ja kein Ding. Geh's langsam an. Ist der klassische Rat bei Liebesbeziehungen. Nicht zu sehr klammern gleich und alles festschreiben. Genieß, was es ist, und vielleicht je intensiver es wird, desto mehr erübrigt sich das ganze Nachdenken und man merkt, man ist zusammen. Ja? Mhm. Also genieß es und geh es langsam und vorsichtig an, Michelle. Ja? Okay. Meine Sendung ist vorbei, ich muss Schluss machen. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Freundin. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Friedrich Marquardt. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao.